Habt ihr da mal hingeschaut? Was Landhaus, was Porsche, was soll das darstellen? Cerro, Ferro, Ferrero, auf einmal unter Hotkin-Stufe oder was? Euch nebeneinander gestellt, erinnert an Schießbudenfiguren vom Rummel. Ihr beide, ihr seid Hofnamen. Ihr beide, ihr seid Hofnamen. Ihr beide. Ihr Hofnamen. Man sollte euch beide einfach totschlagen. Einfach totschlagen. Ihr Hofnamen. Man sollte euch beide einfach totschlagen. Einfach totschlagen. Ihr Hofnamen. Man sollte euch beide einfach totschlagen. Einfach totschlagen. Ihr Hofnamen. Man sollte euch beide einfach totschlagen. Einfach totschlagen. Ihr beide, ihr seid Hofnamen. Zwei dumme Lauchgestalten, die im Porsche vorfahren und darin sitzen, als würdet ihr mit Spritzen euch mit Heroin vergiften. Ist bei euch Fasching oder warum dumme Masken? Fake Laber von den Waffen, die ihr nicht mal anpacken könntet, so wie ihr ausseht. Krüppelkinder wie auf Krebs. Chemotherapie, was für Bonzen. Gelaber, wer gibt Bild? Material mit Bonzenkarre vom Vater, um dann an die Bonzenlines in seine Texte zu stecken. Ihr Blutsaugerzecken seid von der schlechten Sorte. Ich ermorde eine Horde von euch Lauchgestalten, Faker, Hater, Blender, Worte, die aus euren Mündern wie Selbsterkenntnis klingt. Krank sein ist nicht euer Ding, selbst wenn der eine von euch beiden eine Million in Titel bringt. Ihr Hofnamen. Man sollte euch beide einfach totschlagen.